Im Radio hören Sie die folgende Meldung. Das waren die Nachrichten. Und hier noch eine Meldung der Polizei. Seit gestern Abend wird Herr Rainer Lohmann vermisst. Herr Lohmann ist 80 Jahre alt und war auf dem Weg von der Hermannstraße zu seinen Enkeln im Stadtteil Freimann. Herr Lohmann ist ca. 1,70 Meter groß, trägt einen braunen Wintermantel und eine Brille. Er hat Schwierigkeiten, sich zu orientieren. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. Sie hören jetzt den Text noch einmal.